Wir stehen hier auf dem Außengelände des Messegeländes in Hannover und hier ist ein Fahrzeug unterwegs. Das ist ein VW Passat und in dem sitzt niemand drin, sondern es steht hier jemand neben mir und zwar Jörn Martin Wille. Vielleicht können Sie kurz mal erklären, was wir hier sehen. Ja, wir sehen hier Caroline. Caroline ist ein autonomes Straßenfahrzeug, das von der TU Braunschweig konzipiert wurde, um an der sogenannten DARPA Urban Challenge teilzunehmen. Das muss man sich so vorstellen als eine Weltmeisterschaft für autonome Straßenfahrzeuge. Die hat im November in 2007 in den USA stattgefunden. Ja, und wir haben da recht erfolgreich abgeschnitten. Also wir waren Newcomer quasi in diesem Wettbewerb und sind trotzdem als bestes europäisches Team im Finale auf den 7. Platz gefahren. Von ursprünglich 100 Teams. Was war die Aufgabe dieses Wettbewerbs? Was war gefordert? Ja, es galt in erster Linie, die kalifornischen Verkehrsregeln zu beherrschen. Das heißt zum Beispiel, wenn man an Kreuzungen heranfährt, ist der klassische Four-Stop-Way, der in Amerika gilt. Also wer zuerst ranfährt, der darf auch als erstes fahren. Da musste man Einparkvorgänge machen, man musste den fließenden Verkehr beherrschen, man musste Mehrspurigkeit beherrschen, all diese Dinge, die man halt auch so im öffentlichen Straßenverkehr trifft. Was ist eigentlich das Interesse der Amerikaner, einen solchen Wettbewerb auszuschreiben? Ja, da muss man ganz klar sagen, die Amerikaner, also die DARPA ist der verlängerte Arm des Verteidigungsministeriums und es ist kein Geheimnis, für die geht es in erster Linie um militärische Einsatzzwecke. Das war jetzt nicht unsere Herangehensweise, für uns steht mehr das autonome Fahren an sich und die Fahrerassistenz im Vordergrund, aber für die DARPA selbst geht es um militärische Einsatzzwecke. Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Ja, ich sage einfach mal Szenario Bagdad, ne? Also die Amerikaner verlieren jede Menge Soldaten einfach dadurch, dass sie Versorgungstrupps dort haben, die ja, Versorgungsfahrten machen und das könnte man theoretisch automatisieren, auch mit solchen Techniken. Ist aber, wie gesagt, weit von dem entfernt, was wir eigentlich wollen. Damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Wir hören jetzt, das Auto macht Geräusch, es piepst und es blinkt auch obendrauf. Das ist, denke ich, auch nötig, damit man merkt, dass es ein Fahrzeug ist, das ohne Fahrer fährt, oder? Ja, ganz genau. Das war halt eine Anforderung der Urban Challenge. Also das Fahrzeug muss eindeutig sichtbar machen, dass es gerade im autonomen Modus sich befindet. Und das macht es halt zum einen durch eine Leuchte und zum anderen halt durch diesen Piepton, damit auch klar ist, es ist jetzt im autonomen Modus und ab jetzt ist es komplett bordautonom, es greift keiner mehr von außen ein und man muss halt schon das Fahrzeug überwachen, was es tut. Trotzdem ist ja hier der Parcours abgesteckt, also mit solchen gelb- und rot-weißen Baken abgesperrt. Warum ist das nötig? Was wir hier sehen, ist einfach ein Prototyp. Das sind so die ersten Schritte in Richtung der Beherrschung des Stadtverkehrs in einem autonomen Modus. Das System ist einfach noch nicht hundertprozentig, sage ich mal. Da gibt es noch viel Entwicklungsbedarf und man weiß halt nie, was passieren kann. Also das hat einfach sicherheitstechnische Gründe. Es gibt sicher nichts Schlimmeres, als wenn jetzt hier das Fahrzeug irgendwas tut, was es nicht tun sollte. Was steckt an Technik in diesem Auto? Ja, der Wagen ist vollgestopft mit jeder Menge Arten von Techniken. Also zum nächsten Mal, was man so einem Fahrzeug halt immer beibringen muss, ist irgendwie so ein bisschen das nachzubilden, was der Mensch auch macht. Das fängt dabei an, dass wir irgendwie das Auge nachbilden müssen. Dazu haben wir das Fahrzeug mit diverser Sensorik ausgerüstet. Mit Laserscannern, Radarscannern, LiDAR-Scannern und noch diversen Kameras, um halt das Umfeld abzutasten und halt ein Modell des Umfeldes um uns herum zu erstellen. Das ist eigentlich erstmal die Grundlage von allem. Wenn man das dann hat, muss man quasi den nächsten Schritt gehen und sagen, jetzt will man das nachstellen, was wir so bei uns im Kopf, was da so vor sich geht. Und wir müssen das Gehirn quasi so leicht nachbauen und einen Fahrentscheider dem System hinzufügen. Ja, und als letztes, wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat, was das Fahrzeug denn tun soll, Trajektorien hat, die das Fahrzeug abfahren soll, dann muss es das natürlich auch noch machen. Also alles das, was wir so mit den Händen und den Armen machen, am Lenkrad drehen, Gas geben, beschleunigen und so weiter, das muss halt auch das Auto komplett autonom machen. Dieses Auto, würden Sie dem zutrauen, dass es tatsächlich in einer Stadt, in einer, sagen wir mal, kleineren Stadt vielleicht auch ohne Training irgendwie sich zurechtfindet? Ja, theoretisch schon. Also ich sage mal, ein paar Entwicklungsstufen sollte es dazu noch geben, bis wir sagen, wir vertrauen dem System so sehr, dass es das alles beherrscht. Diese DARPA Urban Challenge war natürlich noch ein definiertes Szenario. Das war noch, deckt noch nicht alles das ab, was wir hier so im allgemeinen Straßenverkehr haben, aber es ist der erste Schritt in die Richtung. Nur nochmal, damit man es richtig versteht. Also das Fahrzeug weiß sozusagen vorher nicht, welchen Parcours es fährt. Also es gibt keine Art digitalen Stadtplan oder sowas? Ja, nur einen kleinen. Also es gibt ein kleines Straßennetz, das durch GPS-Koordinaten dargestellt ist. Das heißt jetzt aber nicht automatisch, dass diese GPS-Koordinaten auch wirklich abfahrbar sind. Das kann mal sein, dass die GPS-Koordinate auf dem Bordschein liegt oder dass am Eingang der Kurve eine Koordinate liegt, am Ende der Kurve. Man weiß nicht genau, wie man da rumkommt. Das muss das Fahrzeug halt alles selbst tun. Also das heißt, es passiert schon in dem Moment, wo das Fahrzeug wirklich auch an der Stelle ist? Ganz genau. Das passiert direkt dann, wenn wir da langfahren, dann wird die Entscheidung getroffen, wie verhalten wir uns jetzt. Was würden Sie sagen? Die Frage kriegen Sie wahrscheinlich oft gestellt, aber wie lange wird es noch dauern, bis so ein Auto wirklich Realität ist, bis es ein Serienfahrzeug wird? Ich sage mal, technisch ist es irgendwann machbar, so in sagen wir aus dem Bauch heraus, 30 bis 40 Jahre, bis wir wirklich alle Situationen beherrschen im Stadtverkehr. Danach ist es eher, sage ich mal, auch eine rechtliche Frage, was passiert, wenn so ein Auto doch einen Unfall baut. Das wird zwar besser sein als ein menschlicher Fahrer irgendwann, aber was passiert, es kann trotzdem halt fehlschlagen, das System. Und wenn es fehlschlägt, wer hat Schuld? Der Hersteller oder das Auto oder der Fahrer, der ja eigentlich gar nicht fährt. Ich denke mal, so der erste Einsatzzweck wird wahrscheinlich eher auf Autobahnen liegen. Das ist technisch jetzt schon machbar. Ist auch da ja die Frage, wann will man es?